Die Île de Wesson ist der westlichste Ort Frankreichs. Insel des Weltendes wird Wesson auch genannt. Ein bisschen Fels in der keltischen See, etwa 20 Kilometer vor der Küste der Bretagne. Knapp 900 Menschen leben hier. Die meisten von ihnen sind Fischer, Bauern oder Zivilisationsflüchtlinge, so wie Jan Thiersen, der auf Wesson einen Platz gefunden hat, an dem er in aller Ruhe und Abgeschiedenheit über seinen Kompositionen brüten kann. Ein vergessener Ort in einer Welt, auf der es ansonsten immer hektischer und unruhiger zugeht. Darum geht es auch in den 10 Kompositionen auf Eusa, das heißt auf Bretonisch Wesson. The idea is to start a musical map of the island. Die Grundidee war die einer musikalischen Landkarte. Ich habe zunächst ein paar Field Recordings gemacht auf der Insel an 10 verschiedenen Orten. Und dann habe ich für jeden dieser Orte eine Musik geschrieben. Das sollte kein großartiger Soundtrack sein, keine romantische Ortsbeschreibung. Das würde auch gar nicht funktionieren, denn Musik ist nicht illustrativ. Natürlich, der Ozean ist allgegenwärtig und das hört man auch, aber ansonsten ist an Wesson nichts romantisch. Es ist karg hier, es gibt keine Bäume und die See ist sehr rau, deswegen gibt es eine Menge Erosion an den Klippen. Es ist eher dramatisch, würde ich sagen. So it's quite dramatic. Die Musik von Jan Thiersen ist geprägt von Melancholie und sehnsuchtsvoller Schönheit. Mit der Geduld des Minimalisten verschleppt er seine Songs, zerlegt sie am Klavier in ihre Einzelteile, um dann am Ende doch den roten Faden wieder aufzugreifen. Sehr repetitiv klingt das, bisweilen auch ein wenig hypnotisierend. An manchen Stellen glaubt man Einflüsse von Komponisten wie Michael Nyman, Pascal Comelade oder Erik Satie zu hören. Davon aber will Thiersen nichts wissen. Er verweist stattdessen lieber auf die musikalischen Traditionen der Bretagne. I don't like development in music that much. I think it's maybe because of the musical culture in Brittany actually. Zu viel Bewegung in der Musik mag ich nicht. Das hat vermutlich auch etwas mit der musikalischen Tradition meiner Heimat zu tun. Obwohl ich nie viel traditionelle Musik gehört habe, ist sie doch immer präsent in meinem Unterbewusstsein. Es gibt in der bretonischen Musik viele Dudelsäcke, wie in den meisten keltischen Ländern, und es wird sehr schön gesungen. All das, die ständige Wiederholung, das Leiern der Dudelsäcke, war immer in meinem Hinterkopf, selbst als ich noch in einer Punkband gespielt habe. Und es hat dazu geführt, dass ich mich später für den Minimalismus interessiert habe. Die bekannteste Komposition von Jan Thiersen ist bis heute der Soundtrack zur fabelhaften Welt der Amélie. Dabei hat er diese Musik gar nicht für den Film von Jean-Pierre Jeunet geschrieben, sondern eigentlich für ein Soloalbum, in dem er einen Schiffbruch vor der bretonischen Küste thematisiert und das Schicksal eines kleinen Mädchens, das dabei ums Leben kam. Nur durch einen Zufall kam die Musik in den Film und wurde so zum musikalischen Sinnbild der französischen Hauptstadt. Ein Umstand, den Thiersen bis heute bedauert. Amélie was a big success, but I really don't like Paris. It's almost the place I hate the most in the world. Amélie war ein großer Erfolg, aber trotzdem, Paris mag ich überhaupt nicht. Es ist vielleicht der Ort, den ich am meisten verabscheue auf der ganzen Welt. Die Vorstellung, dass die Leute meine Musik mit dieser Stadt verbinden, ist echt schmerzhaft. Ich spiele die Amélie-Musik auch nie auf meinen Konzerten, selbst wenn ich immer wieder danach gefragt werde. Es ist ein bisschen so, als hätte ich die Musik für einen erfolgreichen Werbespot geschrieben, für Zahnpasta oder so. Ah, du bist also der Typ, der die Musik für Colgate geschrieben hat. Na, herzlichen Glückwunsch. You're the guy of Colgate. Great. Congratulations. In den Zeiten der Globalisierung sei es wichtig, sich nicht immer nur mit den großen Themen zu beschäftigen, sagt Jan Thiersen. Stattdessen will er lieber die kleinen Dinge verstehen. Die Bretagne zum Beispiel, die Region, in der er aufgewachsen ist und in die es ihn trotz seiner vielen Reisen immer wieder zurückzieht. Wenn Thiersen von der Bretagne redet, bekommt er einen schwärmerischen, fast schon nationalistischen Unterton. Ich muss an die Katalanen denken, an die Basken und an all die anderen Völker Europas, die ihr Heil in der Unabhängigkeit suchen, in der Loslösung vom vermeintlich zentralistischen Mutterstaat. Und wie ist das bei Jan Thiersen? Träumt er auch von einer unabhängigen Bretagne? Um ehrlich zu sein, ja. Aber das ist ein Traum. Das wird vielleicht nie passieren. Ich glaube an ein starkes, föderales Europa. Das heißt, ich bin an erster Stelle Europäer. An zweiter Stelle bin ich Bretone und dann lebe ich in der Nähe von Frankreich. Das Problem mit Frankreich ist, dass die Franzosen einfach noch nicht bereit sind für den Föderalismus. Ready for federalism.